So, jetzt müsst ihr euch belauscht fühlen. Ja, das war da. Gut, dass ich da bin. Ich das vermisst habe. Ja, wir beginnen des Stammtischs im Bocholt, der Kreis Piraten Borken im westlichen Münsterland. Und jetzt sind wir zu Beginn mit 6 hier am Stammtisch, wobei eben 3 aus dem Bereich Borken und Uerdingen gekommen sind und 3 aus Bocholt. Und wahrscheinlich kommen da welche dazu, aber jetzt im Moment wäre das für den Anfang dann schon mal die Runde zum Wohle. Zum Wohle. Ja. Ich weiß ja, du musst noch einkaufen. Ja, da hättest du heute einen Chauffeur gehabt. Ich kann sagen, wer hat denn heute in der Tiefgarage geparkt? Nee, hey, ich habe ihm abgeraten, in der Tiefgarage zu fahren. Aber da ist auch ein Zombie. Ich hoffe nur, dass sie nicht abgesteppt werden. Wo schießt denn? Direkt hier in der Straße, die drauf zuführt, neben der Sparkassenfiliale, der Volksbankfiliale. Das ist so ein eingezeichneter Parkplatz. Ja, habe ich auch gefahren. Da siehst du. Guck, da schleppen sie sich jetzt zuerst an. Ich bin gerade in der Apotheke, ich dachte, ich stehe da legal. Der Parkplatz ist eigentlich genau in der Kirche. Oh, ich parke mal hier vorne direkt. Du hast hier vorne 30 Meter weiter aus Parkplätzen satt. Also den Termin nicht mehr. Zustand haben wir uns so den 10. November jetzt aus. Das ist hier Frauenplatz und ein Stückchen weiter. Ja, Richtung Busbahnhof. Also das war die Stand in Rede und jetzt die Fährstraße. Genau, weiter. Also ein Platz und dann kann man noch fahren. Wie Zeit zumindest. Noch nicht. Dann haben wir uns jetzt gerade festgelegt. Wir wollten schon machen. Ach so, jetzt Termin haben wir gerade mitbekommen. Ja, schön. 10. November. Genau. Infostand in Bocholt. Wann ist Bundesparteitag? Am 24. glaube ich, ne? Irgendwie Ende November. 25. Ja. Wer von euch kommt damit zum Bundesparteitag? 24. Jetzt bis Ende vom Jahr relativ top. Also wir können sicherlich auch jemanden mitnehmen. Allerdings werden ich muss jetzt noch ein Hotel suchen, weil wir haben den Luxus, dass wir beide da sein können. Also wird halt kein Mitkommen, Kinder untergebracht. Ich habe schon ein Hotel gebucht, Einzelzimmer. Braucht man jemanden Einzelzimmer direkt in der Nähe vom Bundesparteitag? Ich hätte eins abzugeben. Sonst storniere ich es nämlich, aber im Hotel ist schon alles voll. Ich habe das letzte Zimmer gekriegt. Kostet wie viel? 70 oder sowas. 24, 25. Ja. Ja. Ja. Ich bin schon 3,5 Stunden. Dann fahre ich wieder nach Hause, dann übernachte ich dann nicht. Du hast noch eine Stunde. Natürlich kann man nach Hause fahren, aber das ist doch der Gag abends. Also da möchte ich nicht drauf verzichten. Ja, weil er die Kinder los hat. Da muss er rausschneiden. Immer wenn ich sage, ich schneide das raus, dann wurde mir schon unterstellt, ich schneide es nicht raus. Wobei ich habe gestern in Mammel ein Gerücht gehört, was ganz interessant ist, ist, dass der Parteitag vielleicht gekapert werden soll wegen einer Neuwahl des Bufo. Es gibt ja viele, die mit den UFO-Aktionen ziemlich unzufrieden sind, weil bisher, bis auf Johannes Ponada, ja niemand in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit überhaupt sichtbar geworden ist. Und Johannes Ponada natürlich in einer bestimmten Richtung BGE und Staats 4 eben besetzt ist, fehlt natürlich die Außendarstellung der Piratenpartei in den anderen Feldern. Und da das ja mittlerweile auch dazu geführt hat, dass die Wahlprognosen oder Umfragen ja auch ziemlich runtergegangen sind, zum Teil auf 4% mittlerweile schon. Und auch in Niedersachsen schon relativ lange stabil auf unter 5% sind, ist natürlich eine ziemliche, ich sag mal, Irritation, dass man sagt, der Bundesvorstand vertritt uns nicht richtig. Ne? Und das ging also gestern. Ja, und dem Buch wird ja auch Intransparenz vorgeworfen. Intransparenz und eben auch Selbstherrlichkeit. Nein! Nein! Ja gut, es wird natürlich viel überlegt, warum etwas irgendwie so spekuliert, was ja daran liegt, dass es eben nicht transparent funktioniert. Ja. Da ist die öffentliche Sitzung, da ist ja schon vieles vorher geklärt. Ich weiß ja nicht, wer von euch sich die Zeit muss jetzt anzuhören. Die letzte habe ich auch noch nicht gehört. Also, ich habe auch irgendwie nicht mehr so viel Lust, die zu hören, weil mein Interesse ist so, ich kriege ja eh nur noch serviert, was vorher abgesprochen ist. Also von daher so ein. Die machen jetzt grundsätzlich immer vor der öffentlichen Sitzung in Mampel ein Arbeitstreffen, wo sie im Prinzip quasi alles abkaspern, ja, was sie dann da sozusagen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck dieser Partei. Wir wollten ja grundsätzlich offen und frei immer über alles diskutieren, soweit ich das kenne. Ja, ja, eben. Das ist ja, ja, also deswegen bin ich gerade geworden. Ja. Ja, eben. Damit wir jetzt halt wirklich aus diesem eingefahrenen Konzept rauskommen und halt einfach wirklich so diskutieren über Nachvollziehbarkeit, ja, Bürgerbeteiligung, ja, den Entscheidungsprozess mitreden können. Ja, ja, genau. Aber ja, nö, wenn dann nur noch die Entscheidung mitgeteilt wird, ist das so. Ja, also einfach so möglich, den an den Parteitag abzusitzen, den Vorstand? Ja, das ist das. Kannst du die GO ändern, den GO-Antrag? Ne? Kannst du eine andere GO, dann muss halt die vorbereitet sein, damit die GO auch sozusagen entsprechend vorliegt. Und dann wird diese GO im Endeffekt einfach zur Abstimmung gestellt. Und wenn das entsprechend abgestimmt ist, so ein bisschen Flurfunk, dass die Leute gesagt haben, also pass auf, wir kapern jetzt hier mal den Parteitag und werden den UFO vor veränderte Tatsachen stellen, dann wird diese GO zumindest schon mal durchgehen und dann wird eben darüber diskutiert, ob so eine Aktion die Mehrheit findet des Parteitages. Und dann könnte es eben sein, dass tatsächlich entweder der ganze UFO oder einzelne UFO-Mitglieder dort abgewählt werden und dann natürlich auch die Möglichkeit besteht, eben auch zu entscheiden, dass man eben Kandidaturen zulässt, Spontankandidaturen und eben dann neue UFO-Mitglieder wählen kann. Oder was auch eine Möglichkeit ist, ist, dass man sagt... Ist alles gut? Komm, alkoholfreies Weizen bitte. Also ich eine Cola? Eine Cola? Ja. Wir wollen jetzt nur dieses... symbolisch machen, dass wir dem UFO klar sagen, einfach mal mit dem Säbel rasseln, damit er mal wir werden das nicht weiter tragen als Basis und es wird eben dann auf der Versammlung quasi eine neue, ein neuer BPT anberaumt, bei dem dann der UFO gewählt wird und der wird dann wahrscheinlich eben auch Anfang Mitte Januar direkt stattfinden, sodass also dann zumindest rechtzeitig vor der Bundestagswahl auch ein gewisser Vorlauf ist, dass Leute sich bewerben können und man eben dadurch vielleicht andere Charaktere bekommt. Weil ich sag mal, es gibt einige, die machen natürlich gute Arbeit, so wie Tarzun, der ja seine Liquid-Feedback-Geschichten macht und auch der Sven Schumacher, der eben halt die ganzen Mitgliederaktionen betreut. Die machen im Prinzip so eine klassische Verwaltungsarbeit. Aber eben diese Thematik, dass der Bundesvorstand die Partei ja medial nach außen vertritt und da ist eben Vorsitzender, Stellvertreter und Vollgef, die drei, die da erstmal in der Pflicht sind, da ist eben bisher beim Vorsitzenden, beim Stellvertreter bis auf ein paar kleinere Podiumsdiskussionen im Fachbereich nichts passiert. Also so mal so eine Szenerie, die ich dann live mitbekommen habe, wobei ich jetzt nur die Fakten berichte, ich kann nicht sagen, ob alles genauso gestimmt hat. Das ist auch bei Eubicon hat sich das zugetragen. Da ging es darum, dass auf der Eubicon die Eubicon Europäische Wirtschaftskonferenz, Entschuldigung, ist in einem Unperfekthaus in Essen hat es stattgefunden. Wobei Europa und Wirtschaftskonferenz, und es ging um die Programmpunkte für Europa und für Wirtschaft. Ne? Also Europäische würde ja man sagen, da kommen ganz viele europäische Piraten, aber eben Europa und Wirtschaftskonferenz. So, schlussendlich sollte es eine Bundespressemitteilung zu der Eubicon geben, deswegen ist die Drachenrose, die Mitglied der SG Presse ist, extra geschickt bezahlt worden, also die Fahrtkosten bezahlt worden, damit sie extra nach Essen kommen kann. Ich glaube, aus Berlin ist sie gekommen. Ja, und es ist ja auch ein bisschen üblich gewesen, Bundestagsbarcamp, alles mögliche, wurden Pressemitteilungen geschrieben. Dann haben die ihre Pressemitteilung verfasst. Da war ein Satz von der von Schwarz-Blond, von der Laura Dornhaus drin, der so sinngemäß sagt, also es ging darum, dass man dieses alte Ziel zum Beispiel, dass wir Vollbeschäftigung haben, dass man das Ziel über den Haufen werfen muss. Und das war auch meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich formuliert. Noch mit Honig-Senf-Dressing? Ja. Gut. Aber schlussendlich ist es dann so gelaufen, dass da gar nicht drüber über den Satz diskutiert wurde. Der wurde nur von Uwe, von unseren ÖA-Leuten kritisiert. Aber das war gar nicht das Problem. Der Bundesvorstand hat kurz und knapp entschieden, es gibt keine Pressemitteilung über die Eubicon. Mit dem Argument nicht, dass dieser Satz stört oder so. Es wird über Arbeitsergebnisse nicht berichtet in einer Pressemitteilung. Da haben natürlich alle gesagt, so, hey, es ist extra jemand geschickt worden vom Bundesvorstand, Und zweitens, bisher haben wir auch über andere Barcamps gesprochen. Warum jetzt auch nicht? Es gab keine Erklärung, sondern das war die Erklärung. Es wurde auch gar nicht weiter diskutiert. Und der Bundesvorstand in dem Fall, so wie ich das mitbekommen habe, sind das dann Sebastian Merz und Bernd Schlömer, die dann entschieden haben, das wird jetzt nicht veröffentlicht. Das ist natürlich eine Nummer, auch, wo ich finde, wenn das alles so stimmt, immer vorausgesetzt, das geht zu weit. Also wir sind hier nicht in der CDU, wo dann der Bundesvorstand entscheidet, was hier veröffentlicht wird oder nicht. Das macht schon noch die Basis. Und deshalb ist so entschieden worden, aber Drachenrose ist hingegangen und nach Prozessbedingungen konnte sie es veröffentlichen. Sie braucht zwei Leute, die das abnicken im System, das ist passiert. Und trotz der Ansage der Oberbosse, nennen sie jetzt mal so, weil so haben sie sich gegeben für mich, ist der Haken gesetzt worden und das Ding ist als PM rausgegangen. So, und Drachenrose sagt natürlich dann, ist ihr egal, mag Konsequenzen haben. Und dann kam auch später wohl das Telefon und Sebastian mal dran, hat mir erklärt, da wird jetzt nochmal drüber gesprochen. Die Konsequenz daraus ist, dass jetzt Sebastian Merz und Bernd Schlömer die PMs abnicken müssen. Und Alios, der bis dahin noch für die Pressebereich zuständig war, der wurde kurz dann mal da rausgezogen aus dem Bereich. Der Bufo hat entschieden, was da. So ist es bei mir angekommen. Also irgendwie läuft da was schief. Ja. Immer vorausgesetzt, weil das stimmt alles so. Das meiste davon stimmt, weil ich dabei war. Ich kann ja nicht garantieren, dass das Gespräch so glaubt. Ich weiß natürlich nicht, ob Sebastian Nerz, was er gesagt hat am Telefon, das ist mir berichtet worden. Deswegen, das kann ich natürlich nicht belegen. Aber ich persönlich glaube das alles. Ja, gut. Ja, gut, ich meine, da verfehlt ein bisschen das Ziel der Piratenpartei. Bei weitem. Ja. Ja, noch im Mumble ist er speziell auch auf diese Veto-Thematik angesprochen worden, wobei er dann erstmal versucht hat, sich ein bisschen rauszureden, er hätte kein Veto eingelegt. Und dann wurde das aber nochmal hinterfragt. Dann hat er gedacht, ja, das kann man natürlich als Veto verstehen. Und dann wurde ihm aber auch ganz klar von der Basis gesagt, wenn überhaupt so eine Verhaltensweise möglich ist oder angewendet wird, dann nur mit klarer Begründung. Also dass dann auch wirklich jeder nachvollziehen kann, warum möchte der Bundesvorsitzende nicht, dass so etwas passiert. Und nicht einfach nur, der Bundesvorsitzende will das nicht und dann passiert es nicht. Ja, ja, das sind ja Verhaltensweisen, die kennt man von Kohl oder von Schröder. Ja, ja, klar. Und die sind zu allen Zeiten den Leuten auf den Keks gegangen und dann müssen wir nicht dieselben Fehler wieder machen. Ja, das ist auch meiner Meinung nach das Amt des Bundesvorstands bei den Piraten missverstanden. Also theoretisch haben die ja nur verwaltende Aufgabe. Und der Bundesvorstand, das ist keine verwaltende Aufgabe. Auch nur so eine Zwischensache. Es gab ja eine riesen Diskussion um den Fanshop. NRW will einen Fanshop, Bund will einen Fanshop und so weiter. Wir sind wohl einen allgemeinen Fanshop zu machen für alle. Ich hab mich da reingehängt, habe das versucht zu schlichten und zusammenzubringen. Bin aber im Bundesvorstand nur vor der Wand gelaufen. Die Schatzmeisterin hat es auch nicht für nötig gehalten, mit mir zu sprechen. Andere Beteiligte sehr wohl. Aber die Schatzmeisterin hat dann auch durchklingen lassen, sie spricht auch nur mit Leuten, die vom Fach sind. Also ich bin ja kein Buchhalter, also bin ich nicht vom Fach. Also hielt sie es auch wohl nicht für nötig. Das ist jetzt eine Interpretation, aber sie hielt es wohl nicht für nötig, mit mir zu sprechen. Ja, unabhängig davon hast du ja selber Betriebe oder sonstiges, war nicht so jetzt, da hast du ja auch ein bisschen Erfahrung, was du vielleicht auch mal so mitbringen kannst. Ja, habe ich dir was zu sagen? Ich habe da Erfahrung, ich habe keine Ahnung steuerlich, wie es im Parteiengesetz aussieht. Ich habe auch eine Prognose abgegeben, habe auch mit Fachleuten gesprochen, habe das mit meiner Wirtschaftskompetenz versucht einzuschätzen und ich habe falsch gelegen. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, okay. Geht um Körperschaftssteuer und die sind also zum Beispiel hingegangen, wo der Bundespartei sagt, um das eine Beispiel zu sagen, wir machen einen eigenen Übungskreis und dann löst das keine Körperschaftssteuer aus. Ja. Und da sagt mir, meine Erfahrung hat gesagt, ey, durch den Buchungskreis kann ich nie Steuerwirksamkeit verhindern, hätte ich jetzt gesagt. Ist aber wohl in diesem Fall tatsächlich so. Leider ist Sigi nicht da. Bitte? Leider ist Sigi nicht da. Ja, der hat das auch, er hat auch gesagt, das glaubt er nicht, dass es ist. Eben, aber ich sag mal, der müsste das, wenn es jemand wissen müsste, dann aber Sigi hat auch Unrecht. Der hat auch das gleiche gesagt, was ich gesagt habe, und wir hatten Unrecht. Dann war aber ist aber nicht schlimm, weil es ging ja nicht darum, Recht zu haben, sondern es ging darum, dass wir einen deutschen Steuerberater hatten, der das auch erstmal anders festgestellt hat. Also nach meinem Wissen hat er seine Meinung auch geändert. Und dann habe ich gesagt, Herr G., dann bitte ein Fachmann und nicht, und das hat Zwanelt gesagt, nicht dieses, ja, das hat irgendwer gesagt und vor Zeugen. Ja. Hey, Gutachten, prüfen und das, was rauskommt, zählt. Ist doch ganz einfach, oder? Ja, nee, das kostet ja Geld. Und dann habe ich gesagt, aber hey, es geht um die Bundespartei. Dann lasst mal 2.000-3.000 Euro kosten, egal. Man braucht ein Gutachten, worauf man sich verlassen kann. So, das wurde ja dann, ich gehöre ja dann zu den NRW-Leuten dann auf einmal, obwohl ich ja eigentlich schlichten wollte, aber alles das, was ich ja so gefordert habe, ist als Angriff verstanden worden. Warst du auf einmal der Troll? Ja, ganz NRW ist da Troll, ne? Also ich bin nicht der Einzige da Troll dabei, also sind ein Volltroll. Du hast das dann wesentlich missverstehen. Ja, aber ich habe das nicht missverstanden, aber ist schon so, ist schon so, ne? Also da ist einer, der fragt, der nervt, der will und eigentlich soll ich die Fresse halten, so ungefähr. Jetzt hat man tatsächlich auf diesen Druck hin einen Wirtschaftsprüfer beauftragt, die haben das festgestellt und jetzt kommt der Hammer. In der BUFO-Sitzung ist dann gesagt worden, das veröffentlichen wir nicht, weil dann würde ja auch jeder mitreden, dann wird es geregelt werden. Und wir verstehen ja auch alle nichts davon als Basis, deswegen brauchen wir doch gar nicht erst lesen. Ja, aber gut, wenn wir jetzt ein Gutachten haben, wie gesagt, Zahlen, Daten, Fakten, dann kann man ja nicht mehr gegen argumentieren. Punkt. Wir sind in der Piratenpartei. Nein, also ich kann nicht hingehen und sagen, du Bürger bist zu doof, das zu verstehen. Ja. Fertig. Nein, ist immer das Perverse bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wenn man mal von oben anfängt, es gibt 150 Millionen im Jahr, die werden auf die Parteien aufgeteilt. So, und diese 150 Millionen sind gedeckelt und die werden aber auf jeden Fall auf die Parteien aufgeteilt. Und wir haben jetzt einen Anspruch aufgrund der bisherigen Wahlergebnisse, sagen wir mal über auf den Daumen auf 3 Millionen. Wir kriegen aber nach den rechtlichen Vorgaben nur so viel Geld, wie wir auch selber in der Partei zur Verfügung haben. Nochmal als Parteienfinanzierung obendrauf. Und da die Piratenpartei ja geringe Mitgliedsbeiträge hat, auch noch diese Möglichkeit, sich entsprechend freistellen zu lassen oder nur einen Teilbeitrag zu bezahlen, und es ja auch Leute gibt, die keinen Mitgliedsbeitrag zahlen, ist der Gesamteinnahmenanteil eben auf einer Größenordnung, dass wir nur ungefähr ein Drittel bis maximal 750.000 Euro oder so, weil den Dreh habe ich mal davon kriegen. Ja. Und das heißt eben, im Endeffekt, dieser Anteil, der uns zustünde von den Prozenten her, wird an die anderen Parteien verteilt. Also der geht nicht verloren im Sinne des Steuerzahlers, sonst könnte man auch sagen, okay, ist ja egal, weil das kommt immer noch der Gesellschaft in diesem Sinne zur Verfügung. Aber nein, er wird ja an den politischen Wettbewerber gegeben und die können sozusagen damit neu werden und finanzieren, im Endeffekt zu tun, sie werden besser als die Piratenpartei. Ja. So, und das ist natürlich ein Punkt, wo man tatsächlich erstmal überlegen muss, was kann man tun, um diesem Anteil näher zu kommen. Wenn dann aber argumentiert wird, wir machen das jetzt innerhalb der Piratenpartei, um unsere sozusagen Umsätze zu erhöhen, weil der Trick ist dann der, wenn dieser Fanshop was einkauft, ist das ein Wert im Parteivermögen im Moment und steigt dieser Anteil an. Und wenn er was verkauft, im Endeffekt dann nochmal. Und dadurch hast du eine Möglichkeit, mit solchen sozusagen Geschäften, an denen du im Zweifel nichts verdienst oder nichts verdienen musst, auch selbst über die Werbemittel, kannst du plötzlich Parteienfinanzierung bekommen. Einfach gesagt, 1 Euro kauf ich ein, 1 Euro verkaufen, du kriegst 1 Euro vom Staat. So, das natürlich, wollte ich auch nicht glauben, dass das so ist. Das bedeutet natürlich, warum ist aber auch nicht schlecht. Wir kommen erstmal so von der Logik näher an diese Obergrenze. Es gibt aber auch durchaus Argumente zu sagen, diese Art von, Erzielung von Steuergeldern ist eigentlich eine ziemlich perverse. Und das wollen wir als Piratenpartei nicht. Und insbesondere sagt der BUFO auch, in dem Moment, wo wir aus anderen Mitteln, die wir bekommen, sei es Spenden oder auch Mitgliedsbeiträgen, wo wir noch mehr Mitglieder bekommen, diese Obergrenze erreichen, würden sie den Shop auch wieder ausgliedern. So, und damit ist die ganze Sache natürlich unglaubwürdig, weil man dann nur etwas tut, um Steuergelder zu generieren. Und dann würde ich eben sagen, dann ist es eigentlich tatsächlich für die Glaubwürdigkeit viel besser für die Piraten zu sagen, wir machen sowas nicht und machen das lieber außerhalb, weil man dann auch immer eine klare Trennung hat von irgendwelchen Risiken, die hier mit Geschäften auch immer verbunden sind. Die kannst du jetzt in diesem innerparteilichen dadurch kompensieren, dass du sagen kannst, ja, wir kriegen ja die Parteienfinanzierung. Also wenn wir da irgendwas in den Sand setzen, haben wir immer noch das Geld, was oben drauf kommt und dann können wir solche... Und mit dem Gedanken würde ich von Anfang an nicht spielen. Das ist ja auch wieder gegenüber dem Mitglied allein unverantwortlich. Nee, klar. Aber es sind logischerweise, ist wirtschaftliches Handeln ist immer risikobehaftet. Da kann immer irgendwas sein, was du zum Beispiel irgendeine Warenlieferung aus irgendwelchen Gründen schon bezahlt hast und sie ist eben doch irgendwie schadhaft und du kannst sie dann nicht verkaufen, du musst sie wegschmeißen und kriegst aber von deinem Lieferanten das Geld nicht zurück oder so. Und in dem Moment hast du dann eben einen wirtschaftlichen Schaden angerichtet, hast einfach einen wirtschaftlichen Fehler gemacht, der, wenn das in der Partei ist, auf jeden Fall zulasten der Partei geht. Wenn es außerhalb ist, dann ist das eben halt das erstmal Risiko des Unternehmens, was du genau hast. So, und das ist einfach der Punkt, wo ernsthaft natürlich darüber diskutiert wird. Und NRW will halt eine Lösung machen, die außerhalb ist, die aber eben sozusagen mit der Partei insofern verbunden ist, dass die Gewinne in die Partei zurückfließen. Und bisher sind eben alle Shops, die außerhalb waren, die sich irgendwie im Umfeld der Piratenpartei gegründet haben, immer angetreten mit dem Hinweis, ja, unsere Gewinne geben wir natürlich an die Partei ab. Da die aber im Endeffekt alle keine Gewinne machen, im Endeffekt, zumindest das so rechnen, ist dann noch nie irgendwie ein Euro angekommen. Ne? Sodass also an der Stelle dann auch wieder gesagt wird, es macht jetzt auch nicht wirklich Sinn, das so weiter laufen zu lassen, dass alle möglichen Leute irgendwie ihren Lebensunterhalt damit verdienen, weil sie nämlich natürlich Kosten darüber rechnen können, die sie im normalen Leben dann sonst auch haben. Handbemerkung: Get Digital ist einer dieser Shops, wo es nie einen Euro von gegeben hat. Das ist ja wohl so der bekannteste, glaube ich. Ja. Ja. Und jetzt kommt der Hammer. Der mit unserem Parteinamen wirbt, den Leuten suggeriert hat nach Vergangenheit, wie du mit Spenden die Piratenpartei haben, wenn du dein T-Shirt bei uns kaufst, der soll jetzt für die Piratenpartei die Logistik machen, statt dass es selber gemacht wird. Und ich muss mal sagen, davon, ich würde niemals den Shop machen, das habe ich von vornherein genommen. Aber genau von dieser Logistik verstehe ich was. Genau das mache ich seit Jahren, da kenne ich mich aus. Ich käme nie auf die Idee, bei uns in der Firma die Logistik auszulagern, weil dann hast du ganz vieles nicht mehr im Griff. Ja, klar. Ja, aber gut, genau das läuft. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was soll ich noch sagen? Also, ja, die Frage ist, kann da nicht die Mehrheit nur bestimmen? Anscheinend bestimmen ja wir nur 3-4 Leute oder so, wie mir das so vorkommt. Nur der Bundesvorstand bestimmt das. Sonst nie. Das ist auch seltsam. Da wollten wir auch von denen. Man könnte ja damit an die Öffentlichkeit gehen. Also ohne die NRW wüsste überhaupt niemand, was da alles so gelaufen ist. Wir haben ja auch diverse Podcasts so gemacht. Wir wären einfach irgendwann da gewesen. Und fertig. Und keiner hätte mitgekriegt, warum. Ja. So viel zu Transparenz. Ja, der Thomas Jungmann, das ist der den Job macht für den Bund, das ist so ein ganz vernünftiger, bei dem bin ich immer gut klargekommen, der will ja einfach seinen Job machen. Ja, klar. Also wir laufen, sie haben zwar mit der Get Digital-Variante, haben wir beide nicht gesprochen, aber ich glaube auch nicht, dass der Thomas Jungmann das entschieden hat, das hat der Bufo entschieden. Der muss ja nur hinnehmen, was der Bufo entscheidet. Also meine Vermutung weiß ich nicht. Ja, gut. Aber das ist natürlich merkwürdig, also unglaublich viele interne Querelen und... Genau, die sitzt mir einfach mal in die Öffentlichkeit und deswegen sind wir umfahren werden. Ja, es kommen eben nur diese Querelen und Gains an die Öffentlichkeit und es kommt im Moment nichts, was programmatisch auch wirklich präsentiert wird und das, da fehlt sozusagen das Gegengewicht. Und das Gegengewicht wäre eben eine Geschichte, wo normalerweise der Bundesvorsitzende oder sein Stellvertreter die Aufgabe haben, eben sich auch zu positionieren und diese Dinge dann aus den entsprechenden Parteiprogrammen zu positionieren. Ja, ja. Nicht selber, die haben das Parteiprogramm zu positionieren. Nee, aber gut, während wir hin, macht irgendwelche Koalitionsaussagen. Schön, dass Hubert das weiß. Sonst weiß keiner, was die Basis will. Aber Hubert, der weiß das. Ich habe mal geäußert, dass sich die Piratenpartei eine Koalition der CDU vorstellen kann. Das wäre mir neu. Ja, also, was auch immer, keiner weiß es, man muss die Basis dazu befragen. Ja. Das hat aber keiner die Basis gefunden. Oder Hubert hat da so äußere Andeutungen gemacht. Und was ja Merz auch, also die beiden, also dieses Duo eben, was Vorsitzender und Stellvertreter ist, ist an der Stelle eben schon sehr unglücklich in dem Agieren. Und der Alios, der eben ja auch stellvertretender Vorsitzender ist, ist von seiner Persönlichkeit nicht unbedingt derjenige, der gut reden kann. Also von daher tut er sich nicht schwer mit solchen Terminen. Und das hat man letztens auch in der Diskussion gehört, wo er dann immer nur mit ja und ja, also wollte ich jetzt also konntest du ihm echt nicht zuhören. Ne? Und dementsprechend ist das natürlich wirklich von der Besetzung her schon eine ganz krasse Geschichte. Nicht ganz optimal gewählt. Na gut, was wäre denn das Sinnvollste, sag ich mal, dort zu tun? An sich alles austauschen, in Anführungsstrichen, und wieder back to basic, runter so zum Ursprung. Mindestens 3 oder 4 Positionen, die müssen auf jeden Fall ausgetauscht werden. Und es sei denn eben, wir haben ja jetzt noch knappe anderthalb Monate bis zu dem Bundesparteitag, wenn sie bis dahin irgendwas tatsächlich... Ja, schaffen die noch Wunder, meinst du? Gerockt haben. Ich halte das für unwahrscheinlich, aber also Bubert hat ja seit mittlerweile 6 oder 7 Wochen macht er eine Sprechstunde immer montags von 21 bis 22 Uhr im Mammel. Mhm. Und du hast gemerkt, gerade bei den ersten 2, 3 Sprechstunden, da war er sehr unsicher und auch sozusagen sehr zurückhaltend von seinen ganzen Äußerungen und fühlte sich auch immer eher so ein bisschen angepisst von den Fragen oder den Dingen, die dann gekommen sind. Und hat eigentlich in erster Linie so berichtet, was er so tut, ne? Was eben dann darin beinhaltet, dass er mit irgendjemandem telefoniert hat oder auch eine Anfrage bekommen hat und versucht, eben eine Anfrage an von der Leyen zu schicken wegen einer Diskussion, die aber nicht geantwortet hat und solche Dinge. Und, also nichts anderes, was wir auch tun. Und man merkt aber jetzt schon, so nach dem 5., 6., 7. Mal, dass diese Art Kontakt mit der Basis, weil wir sind zum Teil mittlerweile über 100 Leute im Channel drin, mhm, und sind eben auch etliche, die dann Fragen stellen und sich an der Diskussion beteiligen, dass er sich schon etwas entwickelt hat. Ja, also dieses ganz Sperrige, was er am Anfang so gezeigt hat, das ist so ein bisschen gewichen, eigentlich mehr Offenheit. Und er hat jetzt eben vor 2 Wochen erklärt, er würde jetzt seine Zurückhaltung gegenüber den Medien aufgeben und würde jetzt auch die Position der Piratenpartei in den Medien vertreten. Und vorher hat er aber gesagt, ja, er wäre der Meinung, dass das noch zu weit weg wäre von der Bundestagswahl und dass man jetzt eigentlich nur sozusagen mit den Themen irgendwas schon verbrennen oder eben vergeben könnte, was natürlich alles aus Sicht der Piraten völliger Blödsinn ist. Ne? Es geht ja darum, tatsächlich eine neue Politik da machen, zum Ändern zu präsentieren, und dass wir das nicht erreichen können. Im Moment ist das ja so klar, also müssen wir es immer wieder in die Öffentlichkeit bringen, genau, damit wir eben eine Öffentlichkeit schaffen dafür. Ne? Man muss einfach den Bürger sensibilisieren für unsere Sache, dass wir halt offen, wie gehabt, mit der Materie umgehen und dass auch sich jeder mit einbringen kann. Das ist ja das Wichtige, warum ich jetzt, sag ich mal, auch den Schritt auf die Piratenpartei damals gemacht habe, um zu sagen, jeder darf mitmachen und jeder darf seine Ideen und Äußerungen frei formulieren. Das darf man ja nach wie vor, das kann man nicht verhindern. Aber das ist richtig, aber wenn das jetzt irgendwo oben anfängt, irgendwo eingegrenzt zu werden und Entscheidungen passieren, ohne, sag ich mal, mit der Basis gesprochen zu haben, ohne dass, sag ich mal, das Feedback der Mitglieder da ist, dann ist das ja irgendwo auch schade. Ja, und zum Glück ist es immer noch wegen des Systems der Piratenpartei, das nützt dem Vorstand nichts. Ja, klar. Er kann ja jetzt nicht hingehen und programmatische Entscheidungen treffen, wie das in anderen Parteien. Ja, klar. Das ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Also auf die Programmatik haben die ja alle mal, haben die gar keinen Einfluss. Also jedenfalls keinen direkten. Die können nicht sagen, den Wahlprogrammpunkt, den wollen wir nicht vorgestellt, das geht oder so. Geht ja nicht. Und ich glaube, die Basis hat es in der Hand, das jetzt zu regulieren. Und wenn meine Wahrnehmung ist, dass der Bundesvorstand doch ganz toll ist und ich natürlich nur mit den Leuten kommuniziere, die gegen den Bundesvorstand sind, wobei ich mich jetzt nicht hinstellen werde und laut gegen den UFO kugeln werde, weil wenn, dann würde man mir vorwerfen, dass ich das eh nur tue, um mich zu profilieren. Und ja, ist ja logisch. Also ich würde das sonst lauter tun, aber ich halte deswegen eigentlich grundsätzlich weitgehend den Mund. Obwohl Bernd ja schon durchaus, stimmt, da war ja was, da war ich doch sehr laut, ja. Nee, das Mikrofon war übersteuert. Ja, ich habe an dem Abend, als das kam mit dem, wir wollen das nicht veröffentlichen, das war ja in einer Bubert-Sprechstunde, da bin ich ja schier ausgerastet. Nein, das Mikrofon war übersteuert. Und ich habe gerade gesagt, wenn ihr angetreten wärt in eurer Bewerbungsrede mit, ich finde, das Dokument der Basis mal vorenthalten sollen, dass man der Basis auch nicht vorenthalten soll, dann werden die nicht gewählt worden. So, und das ist genau der Punkt. Also ja, und wenn er eben eine öffentliche Sprechstunde macht, die exakt auf 1 Stunde festgelegt ist, und meistens hält er das auch sehr, sehr genau ein, weil er danach noch mit dem Hund rausgehen muss. Herr Mutter, das ist aber jetzt, wenn man irgendwie eine Besprechung hat und wirklich auf 1 Stunde einberaumt ist, dann soll man auch wieder den Rahmen halten. Ja, so, und, aber dann ist es ja gerade ein Punkt, du kannst dann nur daran teilnehmen, wenn du wirklich genau in dieser 1 Stunde Zeit hast, dazuzuhören. Deswegen ist natürlich die Frage gewesen, warum nicht aufzeichnen, warum nicht veröffentlichen, warum kann nicht jeder Pirat, wann immer er will, da einfach mal reinhören und sei es auch nur 5 Minuten. Ne? Gut, das wird natürlich die Transparenz wieder auf jeden Fall nach vorne bringen. Gut, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ja, es ist ein gutes Recht, das zu tun. Und es ist ein gutes Recht der Basis, Schlüsse daraus zu ziehen. Genauso wollte ich das auch ungefähr sagen, nur mit anderen Worten. Ja. Nein. Aber ich sage auch, ich finde es scheiße. Ja, weil warum soll man das nicht einfach öffentlich machen? Vor allem, wenn jemand zu diesem Zeitpunkt halt an dieser Sitzung auch teilnehmen kann. Also das könnte ja theoretisch dann jeder... Bundesvorsitzender und nicht... Ja. Aber mitunter, wir dokumentieren ja auch alles. Weil es wird ja nicht großartig irgendwie was besprochen, was der einzelne Bürger nicht erfahren soll. Das, ja. Darum geht es ja. Ja, und es ist eben auch genau das, worum es ja in der Politik jetzt geht. Wir wollen eine neue Politikkultur, dass wir eben auch gar nichts mehr tun, was der Bürger nicht erfahren darf. Richtig. Und das ist ja eigentlich die Schweinerei, wenn die Politik Dinge tut, die der Bürger nicht erfahren darf. Ne? Ja, richtig. Weil von wem wird die Politik bezahlt? Wofür ist die Politik da? Da sind unsere Angestellten. Ja, aber Harald, du vergisst ein bisschen. Das kann ja sein, dass der Bürger, der hat ja das Wissen gar nicht. Der versteht dann ja Dinge falsch. Ja, und da muss man den Bürger halt das nahe bringen. Darum geht es ja hauptsächlich. Wenn jemand fürs Protokoll, das ist nicht meine Meinung. Nein, aber wenn jemand was nicht versteht oder es nicht begreift, dann muss man halt so lange mit ihm drüber reden, bis es entweder so akzeptiert, wie man das vorgeschlagen hat, oder eine andere Lösung rausbringt. Aber man muss dann Ebenen einfach der möglichen Kommunikation schaffen, damit eben auch jeder auf seine Weise das verstehen kann und darüber sprechen kann. Also meinst du, wie viele Wähler? Wer das nicht will, der braucht es halt auch nicht zu wissen und sich nicht zu besprechen. Weil zumindest ist jeder, der es wissen will und sich dann auch in der Form einmischen will, dann muss man die Möglichkeit haben. Wie viele Wähler haben ihr Häkchen gesetzt, weil sie gesagt haben, ah, die Piraten sollen mal frischen Wind vor die Politik bringen? Und wenn alles genauso läuft, dann ist das mit dem frischen Wind mal Essig. Dann ist die Piratenpartei vorbei. Okay. Das wird wahrscheinlich hierbei enden. Ja. Ne? Dass wir uns hier mit 6 Mann jeden Monat oder einmal im Monat treffen und halt drüber reden, was wir nicht geschafft haben. Dann sollten wir überlegen, ob wir anfangen, Doppelkopf oder was zu spielen. Stimmt. Wie das von dem üblichen Stammtisch der Fall ist. Wir klopfen jetzt ein bisschen Karten und saufen uns ein. Aber die Doppelkopfpartei oder so. Ach ja. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was, sag ich mal, in den folgenden Monaten irgendwie passieren wird. Ob da was passieren wird, ich denke, es wird was passieren. Aber ich denke mal, wir sind nicht die Einzigen. Reden wir doch mal, machen wir doch was Komisches, reden wir mal über Programmatik. Wir haben ja einen Kreis Borg, ne? Ich stehe, glaube ich, bisher als einziger Initiator da drin. Thema Kanaldichtigkeitsprüfung. So total komisch, banale Dinge, die aber jeden, der irgendwie, eigentlich muss ja sogar auch Leute interessieren, die nicht Eigentum haben, aber jeder, der Eigentum hat. Weil es wird ja auch jeden umgelegt an sich. An sich wird es erstens umgelegt. Zum Zweiten ist es ja so, dass gerade im Kreis Borken immer der Eigentumsanteil, also ich weiß nicht, wo das sehr hoch, viel höher ist, als es im Wesel zum Beispiel ist. Mhm. Oder in Düsseldorf, Berlin oder sonst wo. Tragt euch damit ein, arbeitet damit dran. Am 26.10. fällt der Hammer, dann muss das Ding fertig sein. Und bei der letzten Sitzung, ich habe es ja veröffentlicht, weiß nicht, ob ihr reingehört habt. Also eigentlich, vom letzten haben wir nur über die Kanaldichtigkeitsprüfung gesprochen. Und was wir auch tun können, finde ich eigentlich ganz toll. Hätte wir der Reinhard, ja. Ich weiß nicht, ob ihr Raimund schon mal schon kennt. Raimund ist doch der Kollege aus Dublin, genau. Ja. Genau. Ja, ja. Ja, wir haben uns ja irgendwann mal bei Twitter kennengelernt. Aber der hat das ja erklärt mit seiner Sickergrube, das war die Mumble-Sitzung vor 2 Wochen, glaube ich. Ne? Er ist jetzt aber auch wieder da gewesen. Ja, da habe ich diesmal war ich nur sehr kurz da. Ah, er hatte direkt noch 3 andere Programmvorschläge. Und ich kann das nicht alles alleine machen. Also ich hab die Kanaldichtigkeitsprüfung, ich habe den GEZ-Ding, das wird noch eine Menge Arbeit, das kann so nicht stehen bleiben. Und ich möchte noch Gleichbehandlung von Autogas und Erdgas noch haben. Da möchte ich auch noch warten. Aber nicht nach oben hin, ich fahre nämlich Autogas. Ja, siehst du, genau. Das habe ich jetzt ja. Das hab ich jetzt ich würde es ja sogar schön finden, wenn Autogas und Erdgas oder dieses Erdgas nicht an den Ölpreis gebunden wäre, was totaler Unsinn ist. Ja, dann. Ja. Also bei der Wahl aber ich habe es ja noch, das heute Abend ist das erste Mal gehört. Ich habe, jetzt kann auch noch keiner hören, ich habe zusammengesessen mit Gunnar Adam. Gunnar Adam ist ein Freund von mir und ich habe ihn im Podcast auch als Lobbyisten vorgestellt, weil er nun mal mit Autogasanlagen handelt. Warum? Wobei es ihm Peck ist, ob er jetzt Erdgas verbaut oder Autogas. Das ist ihm mal total durst. Vom Einbau her ist das fast gleich. Deswegen, also er sagt, ihn interessiert das eigentlich nicht. Mhm. Es ist halt unbedenklich, dass Erdgas gefördert wird und Autogas gar nicht. Aber Autogas ist etwas, was der Privatmann, Erdgas ist das, was der Privatmann schlichtweg nicht haben will. Ja, an sich verbrennt es auch schlechter als dieses Autogas. Das hat er nicht mal gesagt. Da gibt es ein paar andere Argumente, die dagegen sprechen. Zum Beispiel nur, dass halt eine Reichweite nur von 252 Kilometern ist. Guten Abend. Das ist so eine Nummer, wo man sagt, hey, wer braucht das? Und dann sind diese ganzen Erdgastankstellen ja immer die Kommunen auf den Höfen. Mhm. Und dann, wenn man nachts tanken will, dann geht das halt manchmal nicht. Das ist abgeschlossen. Mhm. Und wenn du tanken willst und da tanken fünf vor dir, dann ist dieser Druck nicht aufgebaut und dann kriegst du halt mal kein Gas. Das kann passieren. Daher habe ich ja Autogas. LPG. Also, er hat mir das nein, alles aber erzählt. Bei Erdgas war mir sowieso zu teuer. Also der liegt ja wesentlich höher als dieses LPG, ja. Ja, wobei der eine Unterschied, der durchaus relevant ist, ist, dass die Energieausbeute bei dem Erdgas etwa 30% höher ist als bei dem LPG. Also dieser Preisunterschied ist schon relativ sauber. Der entspricht ziemlich genau diesem Unterschied. Aber wenn du dann noch sagt, dass sie denn grundsätzlich wird auch Erdgas nicht einen Literpreis, sondern einen Kilopreis angegeben. Ne? Mhm. Ja. Also schon, damit es nicht so transparent ist. Hört ihr das an? Ich wollte nur erst schon ein bisschen formulieren am Programmantrag, bevor ich das veröffentliche. Haben wir schon letzte Woche, letzte Woche Montag haben wir das aufgezeichnet. Ist hier jemand Wunsch? Also ich wollte mir eben hier WLAN machen. Cola? Mein Twitter. Aber wenn man überlegt, zum Teil das Gas an sich, wo ich 2008 mir meine Gasanlage angeschafft habe, habe ich 36 Cent pro Liter gezahlt. Und jetzt ist so 60. Ist oder 72. 72, ja. Und da ist man noch günstig von ab. Also ich war jetzt auch letztens unterwegs Richtung Paltern am Stausee und dort habe ich auch schon gesehen, teilweise bis zu 80 Cent. Wenn du mal in Holland tankst, dann ist da der 66. Das ist der Stand in Holland im Moment. Ja gut, aber auch nur an renommierten Zapfsäulen. Ne? Wie renommiert? Also irgendwelche Zapfsäulen, die dann irgendwo, also nicht an jeder, also ich kenne Wesel auch sehr gut. Also wahrscheinlich da hinten in dieser Genossenschaft da hinten. Das heißt, kenne ich zum Beispiel nicht, aber es gibt zwei andere Tankstellen, die sind auch sehr günstig in Wesel, weil ich früher da in Wesel in der Nähe gearbeitet habe und. Egal. Das finden natürlich, das ist also ein normaler Tankstellenbesitzer wird sich freuen, wenn er 5 Cent pro Liter kriegen würde. Ne? Das ist schon richtig, das weiß ich wohl. Na gut, nein, also Raimund hatte noch geschrieben, hätte noch zwei Anträge. Maximale Geräuschdämmung von Privatflugzeugen bis 2020, solange Sonntagsflugverbot. Genau, kommst du denn darauf? Vielleicht hat er ja irgendwo in der Flugschneise, irgendwo wohnt er da oder so. Geräuschdämmung ist natürlich jetzt gefährlich vom Wort, weil das geht ja eigentlich nur nach innen. Du musst jetzt sagen, nach außen. Sonntagsschießverbot auf offenen Schießanlagen. Also ich weiß jetzt nicht, wo er wohnt. Aber da möchte ich nicht wohnen. Wo gibt es denn bitte schön noch offene Schießanlagen? Außer um Schützenfest die Kästen wieder hochgezogen werden, wüsste ich so spontan jetzt mal keine. Ich hab keine wenn dann BEW, also die Bundeswehr, ne? BEW. Was meint er mit Schießanlagen? Vielleicht wieder die Bundeswehr oder? Nee, wahrscheinlich die Sportschützenvereine wie im Sport. Ja, aber im Sport ist auch mal bekannt. Im Sport ist auch eine andere. Warum gibt es draußen einen? Aber das ist so mitten auf dem Sportgelände, aber die haben draußen einen. Ich meine, Krach macht das definitiv. Ja. Ja. Er wohnt ja neben dem Kohlekraftwerk quasi. Das soll auch genial sein. Ne? Da endet, glaube ich, gerade die Umweltzone vor dem Kohlekraftwerk. Und danach ist die Welt, das ist total auch. Das wäre vielleicht noch eine Idee, Umweltplaketten abschaffen, weil da totaler Schwachsinn ist. Ja, nächste Vormittag. Ja. Komisch, ne? Also, ja. Man muss hier nur hinsetzen, einen Rampen schreiben und nächste. Das ist einfach totaler Schwachsinn, weil hier vorne haben wir ein Kohlekraftwerk und hier wird versucht, die Emissionen, sage ich mal, einzusparen und hier wird die Emission ausgeboostet. Totaler Quatsch. Der hat es ja auch so schön gesagt mit der Kanaldichtigkeitsprüfung. Das ist schon riesig, wenn daneben ein Trecker 2 Meter weiter fährt, ein Kühle fährt. Ne? Ja, das soll man als Bürger dann verstehen, warum man auf einmal 1.000 oder 2.000 Euro für so eine Dichtigkeitsprüfung Ich meine, sinnvoll ist es allemal, damit man das Grundwasser nicht versaut. Das ist so Punkt die Idee, 1, ja. Nur andersrum, ich sag mal, bei Neubauten ist es totaler Quatsch. Ich sag mal, jetzt würde ich sagen, vielleicht diese Kanaldichtigkeitsprüfung zu machen bei Häusern, die älter als 40 Jahre sind. Deswegen haben wir ja gesagt, die sind verdachtsabhängig. Und dann, wie gesagt, verdachtsabhängig. Aber wie kann man definieren, sag ich mal, den Verdacht definieren? Du glaubst gar nicht mal, wie viel Neubau da gefuscht wird und dann teilweise auch Rohre nicht vernünftig zusammengesteckt werden, die dann irgendwann entsprechend auseinandergehen. Ja, aber da hast du ja normalerweise die Haftung des entsprechenden... Na, das Problem kriegst du ja erst wesentlich später. Weil normalerweise, wenn du eine Undichtigkeit hast in diesen Rohren, kriegst du irgendwann Wurzelwerk rein. Und das dauert sehr lange, bis sich das Rohr verstopft. Ja. Und danach ist die Gewährleistung raus. Wenn grob Fahrlässigkeit und Prädestinierung. Ja, nur dann sagt der gute Kollege, ja, ihr habt ja die Einfahrt dann selber gemacht, habt da zu stark abgerüttelt oder habt da einen Stein drauf fallen lassen. Also mein Vater, der ist ja in dem Milieu tätig und. Milieu, Bauwesen, Milieu. Die wissen schon, wie sich da aus. Ja, richtig, ja. Also so einfach nachweisen, dass das noch alles. Ja, hier, das Rohr ist kaputt gegangen, ja, haben sie falsch gelüftet. Ach so, ja klar. Stimmt, hätten wir drauf kommen können. Also, nee, aber wir wollen also verdachtsabhängig. Also, wo fängt man an? Das ist das Problem. Ja, das ist auch sehr einfach. Wenn ich schon weiß, dass Häuser 1950 gebaut worden sind und ich schon weiß, dass der Kanal da alt ist und diese Anschlüsse alt sind. Teilweise haben die ja Tonrohre. Tonrohre sind gar nicht mal so schlecht. Gut, dann fängt man an und stellt fest, Tonrohre sind gut. Dann nimmt man die Häuser, wo die Tonrohre nicht so gut sind, meinetwegen. Oder wo man tatsächlich schon irgendwas sieht oder weiß der Geier was. Ich bin da kein Fachmann für. Aber verdachtsabhängige Konsequenz kann ja dann nicht sein. Nur weil bei einem Anschluss von 1.000 ein Problem gibt, dass man dann deswegen die 999 dann auch noch alle mitbezahlen lässt. Aber Harald hat ja mal eine gute Idee gehabt. Es gibt ja genug Straßen, die mit der Kamera oder die Kanäle mit der Kamera durchgefahren werden. Mhm. Warum soll man das nicht im Gegenzug? Vielleicht mit einer kleinen Gebühr, nicht unbedingt so eine Dichtheitsprüfung. Ich weiß nicht, was die kosten soll. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es auch noch nichts. Mindestens 800 Euro. Aber wenn er mit der Kamera da sowieso durchjuckelt, da kann er ja auch mal für einen 20, sag ich mal, da einmal abbiegen. Genau. So viel Aufwand ist es ja nicht. Und die Stadt, die macht oft diese Kamerafahrten, das weiß ich. Ja, weil das Problem, was sich ja entwickelt, ist, dadurch, dass ja alle über Sparen sprechen, versuchen ja immer mehr Haushalte, möglichst viel Wasser einzusparen. Dadurch, dass weniger Wasser durch diese Abwasserkanäle fließt, ist das Problem, dass die Abwasserkanäle halt, die großen Kanäle, die jetzt vor dem Haus oder vom Haus weggehen, dass die natürlich lange nicht mehr so gut gespült werden wie vorher. Also wir müssen die Städte, die Wasserwerke müssen diese Kanäle ab und zu spülen, um eben überhaupt noch sicherzustellen, dass diese Kanäle durchgängig bleiben. Ja? Was eben früher so durch den normalen... Ja, das Problem ist, dass das Gefälle wohl wahrscheinlich auch nicht so sauber... Nee, das Gefälle ist eben auch die Gewohnheit der 50er, 60er, 70er Jahre. Richtig, und da hat Wasser kein Geld gekostet. Da hat Wasser keine Rolle gespielt. Ja. Also hat man eben mehrere hundert Liter pro Person jeden Tag beliebig verbraucht. Und heutzutage liegt eben der Schnitt bei 130 Liter. Und ich zum Beispiel mit Hildegard, wir achten da auch sehr drauf. Ich liege im Schnitt mit Hildegard um die 150 bis 170 Liter pro Tag zu zweit. Ne? Also liegen schon deutlich unter dem Schnitt. Ne? Und das ist natürlich klar, wenn jetzt zum Beispiel in so einer Straße eh nur ein paar wenige Haushalte sind und die dann auch noch wenig Wasser verbrauchen, dann ist der Kanal städtischerseits natürlich echt ein Problem. Da müssen die was machen, regelmäßig. Also die kommen da so im Schnitt alle 2 Monate und saugen da ab und spülen und so weiter. Und bei so einer Aktion kannst du problemlos eine Prüfung in einem Rutsch für alle anliegenden Häuser mitmachen. Ich sage ja, eine kleine Gebühr, die nicht 1.000 Euro beträgt. Die kostet dann auf einmal vielleicht 2.000 Euro. Die wird dann auf alle verteilt und dann hast du eben halt einen Preis, der liegt eben dann bei irgendwie 100 100 oder 150 pro Haushalt auf der Knochenniere. Und das kann man dann auch, denke ich, argumentieren, weil es auch etwas ist, was sozusagen einer Logik von Sparsamkeit entspricht und nicht von, wir machen jetzt ein Recht, wo eben dann, so wie im Altenheim, jeder Alte kriegt seine Dinge über einen anderen Arzt und über eine andere Apotheke. Ne? Entschuldigung mal eben. Die Querraten, heißt das Querraten oder wird es anders betont? Querraten. Das heißt Querraten. Wisst ihr, was die Querraten Nein. sind? Nein, das hätte ich jetzt als nächstes. Das ist die Gruppe der schullesbischen Piraten. Oder die quer zu der üblichen Mehrheitsposition liegen. Die sind dann auch immer maßgeblich bei den Organisationen für die CSDs, für diese Christopher Street Day-Aktionen dabei. Ja, das ist natürlich auch im Moment sozusagen die große Basis der Piraten, liegt ja daran, dass es wirklich fast alle gesellschaftlichen Bereiche werden von den Piraten abgedeckt. Ne? Und da gibt es eben überall Gruppen, die sich da engagieren und auch durchaus eben mit viel Engagement die Dinge voranbringen gegenüber dem bisherigen weitgehenden Stillstand in diesen Bereichen. Und damit sind das natürlich auch recht treue Wähler-Klientels, die man da hat. Und also ich merke das auch so bei den Dingen, die ich so ein bisschen auf Twitter oder auch über die AG Öffentlichkeitsarbeit und AG Events verfolge. Das führt auch durchaus dazu, dass eben ein gewisser Austausch eben in der Akzeptanz solcher Dinge passiert. Ne? Weil gerade eben auch Piraten, die jetzt erstmal damit nichts am Hut hatten und sich damit gar nicht auskennen und auch nur Vorurteile haben, die machen dann eben auch bei solchen Infoständen und Aktionen mit und lernen eben dann auch die anderen kennen, dass das eben ganz vernünftige, relativ angenehme Menschen sind und damit gehen eben auch viele Vorurteile dann im Endeffekt lösen sich von selber auf. Ne? Wie weit sind die mit der GEMA-Geschichte in Buchholz? Hast du das irgendwie noch im Fokus? Die GEMA-Geschichte habe ich jetzt insofern gehört, weil ich... Also ich meine, dass die jetzt einmal diesen Abend hatten. Genau, die haben diese Tour gemacht und haben eben dabei eine Audio-DVD oder CD denen gegeben, wo eben bestimmte Dinge draufgesprochen waren, die aus diesem GEMA-Programm waren, was von den Piraten kommt, von Daniel Zahn aus Nordrhein-Westfalen noch. Und im Moment wird vorbereitet, einen Aktionstag im November anzuberaumen für diese Geschichte. Und dafür wird jetzt auch eine CD mit eben entsprechender GEMA-freier Musik gemacht. Der Daniel Zahn hat unter anderem auch Künstler gefunden, die eben speziell für diese CD bestimmte Rechte eben abgegeben haben und gesagt haben, normalerweise stellen wir das nicht CC, aber für diesen Anlass machen wir das. Sodass das also durchaus ein relativ geiler Sampler ist, den er da hat. Und der wird jetzt eben auch vervielfältigt, sodass der für solche Aktionen dann auch zur Verfügung steht. Okay. Du kannst ja mal sagen, was ist Stand jetzt der Abstimmung für die weiteren Schritte GEMA-Aktionen? Der Stand ist eigentlich, dass Daniel sich jetzt mal äußern müsste, wie es da weitergeht. Also das habe ich jetzt gehört in der Vorstandssitzung, dass eben er so einen Sampler gemacht hat, der jetzt Okay, das war, was du gerade erzählt hast. Und im November soll eben ein Aktionstag zur GEMA stattfinden, wo eben dann sowohl landesweit wie auch eben an einzelnen Standorten diese Geschichte... Da will dann ja auch ein Plan kommen, weil nämlich Sigi hatte ja den diesen DEHOGA. Da steht er mit dem Kontakt der Finale angeschrieben. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand zurückkommt. Irgendwo habe ich da auch noch nicht gelesen, also in der Richtung, ob der was zurückbekommen hat. Ich weiß das. Nee, er hat was zurückbekommen und der wollte das in eine Sitzung einbringen, die da mit den Wirten wohl stattfindet und danach wollte man miteinander sprechen. Mhm. So habe ich das im Kopf. Ja, dann sind wir von der Zeit her noch rechtzeitig, also von daher müsste das passen. Ach, da glaube ich mit dem Siegel vom Herzengel. Ja, gab es ein Siegel und noch einen anderen. Ich glaube, der andere war es. Aber es ist mir am Ende eigentlich auch egal, wer dann da verantwortlich ist und wer nicht. wenn mal, das, wenn kann, kannst du den Harald gleich mit nach Hause nehmen vielleicht? Wäre das okay? Ja. Warum denn? Wenn das funktioniert mit dem Infostand noch vor eurem nächsten Stammtisch, dann am Wochenmarkt, dann am 27. oder an dem Samstag da, ne? Dann würden wir gucken, dass die Bocholter auch mit dazukommen, weil die Bocholter machen dann am 10. hier in Bocholt einen Infostand, wo dann die Räder auch mit dazukommen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Austausch da. Wann ist in der Rede wieder Stammtisch? Am 30. 30. Am 30. Oktober? Ja. Steht aber auch Borken, Piratenpartei.de, steht da drauf. Ja. Das Ding mal fleißig dann irgendwie. Am 30. bei den Kursfeld, ne? Wie viel Uhr? Ja. 19.30. Wo steht dann da bestimmt auch, oder? Zweite Post. Hinten rechte. Der Birkenallee die ganze Zeit gerade rausfährst, kommst du direkt hoch zu. Gut. Ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob ich, weil ich da Urlaub habe und wir wollten wegfahren, oder weiß ich nicht, wie ich da zu erreichen bin. Ich hoffe mal, dass ich am 27. mit beim Stand sein kann. Aber zum Stammtisch, das packe ich nicht. Da bin ich definitiv weg. Eigentlich von meiner Seite. Also den Infostand freue ich mich wieder drauf. Das ist aber bestimmt mal diesmal jetzt ganz, ganz witzig. Also von den Leuten die Reaktionen zu hören. Genau. Bitte? Immer wieder ein paar Leute zulabern und zuhören. Volles Gedeck. Gnadenlos. Sie haben eine eigene Meinung gleich nicht mehr. Ich will wieder die Orange Pearl haben. Ja. Also damit machst du auf jeden Fall gut Werbung. Ja, hat ja gut funktioniert, deswegen werde ich jetzt den Matthias Stoll anrufen. Also Niedersachsen werde ich auf jeden Fall auch mit der Orange-Wahlkampf Unterstützung machen. Wie spät und wo wollt ihr das in Rede machen? Bei Elbers. Nee, oder ist der Infostand? Infostand am 27. Dann Rathaus. Und wie später? Ja, ich denke so 10, 11 Uhr morgens beginnen, ne? 10 Uhr. Und dann Genehmigung kommt noch. Die kommt jetzt, weil, wie gesagt, die haben eben gesagt, Großveranstaltung nein, im Wochenmarkt ja. Ist ja halt auch die Frage, ob die jede Art schon erlauben. Von der Größe ja, dass sie die Wunder auch nehmen können. Ja, also das ist für den Wochenmarkt kein Problem, weil da genug Platz ist. Da kann man machen, was man will im Endeffekt. Und bei den Großveranstaltungen ist das sowohl von den Plätzen her schwierig, wie eben auch, dass wir den Grundsatzbeschluss gemacht haben, dass Parteien da nicht zugelassen sind. Sigi will das zwar jetzt auch mal grundsätzlich überprüfen, wie dieser Grundsatzbeschluss überhaupt begründet ist. Weil das ist ja durchaus auch eine Thematik. Wenn das ein Grundsatzbeschluss ist, kann man den ja auch ändern. Einen neuen Grundsatzbeschluss beschließt. Und wenn er denn dann überhaupt vorhanden ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, könnte gut sein, dass es den so in der Form gar nicht war. Also bei ihm ist da manchmal ein etwas merkwürdiges Glas. Kreativ. Also, kreativ. Ja, die lassen sich mal einfallen. Also, mein Vorschlag jetzt für den nächsten Stammtisch Bocholt und man redet, das hat Sigi ja so im Auge, dass das beworben wird. Aber den Bocholter Stammtisch doch einfach mal bewerben. Und ja, die haben sogar gesagt, wir wollen einen Flyer machen, möglichst, dass wir was Ähnliches machen wie beim Sigi. Und die dann da verteilen. Ja, ganz einfach, wir nehmen den Flyer von Sigi, bevor wir uns da wieder einen Druck machen. Einfach sprechen wir mal Sigi irgendwie an und texten mal da drum und fertig. Ja, klar. Dann soll er sagen, da wird keine Urheberrechtsansprüche gelten. Hoffe ich mal. Nicht, dass er hier mal uns auf den Hals schickt. Ja, ich will auch, was ich aber ganz schön finde für so einen Abend, was die Presse und die Leute vielleicht auch mal ganz gut finden, ist, wenn man ein paar Themen für so einen Abend drauf ist. Ich meine, so stellen die Leute sich das doch vor. Es organisiert, ist geplant. So, heute wird Politik gemacht. Jetzt. Wir besprechen. Tagesordnung. Ja gut, da könnten wir ja theoretisch auch über die Kanaldichtigkeitsprüfung reden. Hauptsache, wir können was in die Pressemitteilung reinschreiben, dass an diesem Abend über die Kanaldichtigkeitsprüfung gesprochen wird. Ja, genau. Als Thema. Genau. Und wer möchte, kann sich... Thema im Programm. Und was? steht unter anderem als Thema und Gewand. Können wir eine Agenda aufbauen. Ja. 19 Uhr, so. Wir können ja nicht schreiben Barcamp, dann weiß ja wieder keiner, wie das funktioniert. Aber wechsel erstmal mit dem Bootcamp. Ich meine, Sohn hat mich heute Morgen um 4 Uhr aus dem Bett geholt. Ich merke, dass ich gerade so ein bisschen. Habt ihr das im Griff? Das beruhigt mich ja. Geht es alles bestens? Ja. Jetzt habe ich schon Zahlen, also brauche ich die Buch, oder? Dann können wir hier noch machen. Ja. Oder wir laden 2 Uhr rein, ne? Und verrechnen den Stundenverrechnungssatz fürs WLAN einrichten. Den haben wir nicht. Ach ja. Der jetzt glaube ich ist nicht verstanden. Ja. Aber der hat sich gedacht, danke für die Idee. Ja, genau. Ja. Und ich wollte mich jetzt bei dir dafür bedanken. Nee, 120 Euro kassieren dafür. Inklusive Anfahrt von Öding. 90 Cent den gefahrenen Kilometer. Zeit und Sprit gespritzt des Fahrzeugs. Normal. Aber ich hätte jetzt ein Eigeninteresse, dass das WLAN funktioniert. So ein Telekom oder ich hasse jetzt diese Telekom-Scheißdinger. Aber dafür glaube ich, werden wir jetzt immer WLAN. Wieso hast du da irgendwie was gemanagt? Das hat nicht funktioniert. Ich habe einfach nur irgendwie ein Reset gemacht. Ich habe einfach tatsächlich nur neu vergeben, aber er ist ja nicht so firm. Naja, gut. Ja, zumindest haben wir das Passwort jetzt. Ja, ich hatte mich mit dem Triple 3 ist das kennen. 1, 2, 3 ist das kennen. Aber gut, er weiß auch nicht, dass er ändern muss. Muss er ja auch wissen. Verdammt. Im Heck einbauen. So, dann würde ich sagen, ist der offizielle Teil damit beendet, weil der Eigentümer des Aufzeichnungsgeräts nach Hause fährt. Sache durch, okay.